Hallo und herzlich willkommen zu Ach übrigens, wo wir über alles reden, was sonst so liegen bleibt. Und um unseren titelgebenden Intro mit Reddit-Humor und Internet-Dingen und Videospielen gerecht zu werden, kommt jetzt was von Dominik. Ich habe das Gefühl, man muss am Anfang ein kurzes Stichwort geben, um was es gehen wird. Und dann können die Hörerinnen und Hörer entscheiden, ob das für sie von Interesse ist und 20 Minuten lang zuhören. Mhm. Bei mir geht es darum, dass meine Hobbys, ich habe, glaube ich, erkannt, dass sich meine Hobbys in eine komische Art und Weise entwickeln. Und zwar, dass ich die Diskussion und das Drumherum eher für mich Freude bereitet als das eigentliche Hobby. Und das würde ich gerne mit euch diskutieren wollen. Ich gebe Beispiele. Mir bereitet es fast mehr Freude, Spiele downzuloaden und mir zu überlegen, wie viel ich auf gerade installiere und anspielen könnte, theoretisch, als dass ich noch wirklich spiele und mir die Zeit nehme. Mhm. Mir macht es mehr Freude, dass ich auf YouTube was über Computerspiele mir anschaue und oder über Basketball zum Beispiel. Mir macht es mehr Freude, dass ich Podcasts höre, wo es um potenzielle Trades in der NBA geht und die Dinge, die gerade in der Liga passieren, als dass ich eine Stunde lang ein Spiel anschaue. Und das ist eine allgemeine Erkenntnis, die ich erlangt habe, dass mir der Diskurs und das Drumherum gerade in meiner Lebensphase aufrichtige Freude bereitet und das Eigentliche dahinter in den Hintergrund rückt. Und jetzt kommt ihr. Aber ist das so eine, dann kann ich mich darüber aufregen, Freude? Oder ist das eine von Herzen kommende, positive? Es ist eine der schönsten Momente meines Alltags. Ich habe zum Beispiel, also ich bin echt ein riesen NBA-Fan und ich gucke auch Spiele, also versteht mich nicht falsch. Aber ich habe halt mehrere NBA-Podcasts auch zum Beispiel abonniert. Und wenn zum Beispiel dann eine Folge kommt mit meinen zwei Lieblingsinterviewpartnern, also das ist immer der gleiche Host und der nimmt sich halt immer Leute dazu, da bin ich begeistert, da schnallt sich mir der Zunge und freue mich einfach und weiß, dass ich jetzt 45 Minuten lang Wohlfühl-Content habe. So. Und es ist wirklich, also es ist ein sehr, sehr positives Momentum, das ich da habe. So. Und das ist definitiv nicht so, dass ich das dann irgendwie negativ sehe, sondern das ist sehr positiv. Nee, Dominik, ich kann es nur ganz kurz sagen. Ich habe mich noch nie so verstanden gefühlt in die Richtung, weil mir geht's genauso mit alten Spielen. Ich rede total gern drüber. Ich gucke mir liebend gern Reviews an, die Leute heute machen, über alte Spiele. Bin ich auch komplett in- und auswendig kenne oder teilweise gar nicht kenne, spiele ich die dann? Nö. Installiere ich sie vielleicht mal ab und zu und spiele sie kurz an? Ja. Spiele ich sie dann aber langfristig oder durch? Fast nie. Aber das ist genau das, weil du halt in der vorherigen Folge hatten wir es ja eben über ältere Spiele und da hat es mich total getriggert, dass ich jetzt mega Bock hätte, mir ein Video über Lemmings anzugucken. Ich hätte aber überhaupt gar keinen Bock, das zu spielen. So. Ja. Aber das habe ich ja, auch neulich schon mal formuliert, dass das einfach so diese Retro-Verklärung ist, ich sag mal, 99% der Menschen leiden. Es gibt so ein paar Hardcore-Leute, die irgendwie das gut finden, wobei ich da sogar noch behaupten würde, da gibt's Leute, die haben mehr Spaß dran, Emulatoren zu entwickeln für alte Spiele, als die dann tatsächlich zu spielen. Oder, ich meine, das ist ja genau das, was ich neulich erzählt habe mit Mad TV mal wieder spielen. Dass ich da dieses Erlebnis hatte mit jemand hat geschrieben irgendwie, wenn man das Mad TV in DOSBox, also so eine Art Emulator, laufen lässt, dann hat es Probleme mit dem Maustreiber, außer man fängt an, folgende Sachen in der Exe-Datei rumzupatchen. Und ich so, naja, das würde ich jetzt aber ausprobieren. Hab das dann gemacht, dann lief's, dann habe ich es ein bisschen angespielt. Hab dann auch rumgespielt, wo ich erzählt habe, dass dieser eine Cheat nie funktioniert hat. Wo ich diesen Tipp gekriegt habe mit, geh mal aus dem Raum zwischendurch raus. Dann hat es funktioniert. Habe ich dann in dem Spiel weitergespielt großartig? Nö. Aber das war so ein, sich mit der Sache wieder zu beschäftigen selber, macht mir dann auch einfach so eine inhärente Freude. Also ich würde jetzt eigentlich schon gerne aus Prinzip sagen, nee, ich bin überhaupt nicht so. Nur um die Gegenposition einzunehmen, aber das stimmt natürlich auch nicht ganz. Ja. Aber ich würde noch zwei Aspekte mit reinwerfen. Ich würde zum einen mal behaupten, dass so diese ganze Leute, die gern Fußball gucken, das ist ja auch nichts anderes als den Sport über Bande mitzunehmen. Ne? Also ich war schon immer jemand, der lieber dann noch, sogar noch lieber Fußball gespielt hat, als Fußball geguckt. Ja. So, obwohl ich Fußball auch nicht gerne spiele. Mhm. So. Mhm. Auf dem Niveau reden wir hier. Ja, genau. Und den anderen Aspekt habe ich jetzt gerade, da ist er wieder. Der andere Aspekt, das ist, glaube ich, auch wirklich so ein, also das ist ja eine Entwicklung, die geht ja schon seit 20 Jahren so, ne, dass wir diese ganze... Jürgen, was ist da runtergefallen? Ey, war das jetzt gerade bei mir oder war es bei euch? Also ich glaube, das war bei dir. Moment. Das klang, als jemand, jetzt sehr viel Glas runtergefallen. Schau mal, ob jemand weint. Geh mal lieber. Leben noch alle? Okay, es sind offensichtlich Bilder von der Wand gefallen. Ich glaube, wir haben einen Poltergeist. Okay. Ein kleiner Poltergeist. Boah, das hat sich mit den Kopfhörern hier jetzt echt schräg angehört. Ja, das hat sich auch von unserer Perspektive an besorgniserregend angehört. So. Was habe ich gerade gesagt? Und ihr da draußen wart live dabei. Also ich denke, dass dein Punkt ist, dass du darauf raus willst, dass das ja eh der Weg zu dann selbst nicht mehr gucken, sondern sich nur damit beschäftigen, auch gar nicht so weit ist, wie man eigentlich denken möchte, weil man ja eh nicht aktiv partizipiert. Also das ist ja gerade bei Sport sowieso, ne? Da ist es ja eh so ein Ding, das man gut oder schlecht finden kann. Da will ich jetzt gar nicht schon wieder in so eine Diskussion abdrehen. Aber was ich eigentlich sagen will, dieses Ganze, wir gucken Leuten zu, die Dinge machen, oder wir gucken Reaktionen von Leuten auf Dinge an, ohne die eigentlichen Dinge anzugucken, das ist ja eh so ein, da entwickeln wir uns ja schon seit 20 Jahren hin. Das ist ja schon so ein was TikTok jetzt quasi, was TikTok halt zur Perfektion jetzt bringt, dadurch, dass du diese Reaction-Möglichkeiten also halt einfach noch viel mehr so. Bin ich vorhin, und da dürft ihr mir jetzt wirklich die, also das sage ich jetzt nicht, um hier diesen Punkt zu unterstreichen, sondern da war ich wirklich, ich habe es wirklich nicht kapiert. Ich bin vorhin auf YouTube über einen gestolpert, der hat, das war irgendwie ein Typ, keine Ahnung, 10 Jahre jünger als wir, so ein Amerikaner, der offensichtlich was mit Musik zu tun hatte, und der hat sich alte Musikvideos angeguckt, auf Request von seinen und reagiert Fans dann drauf. Und dann darauf reagiert. Und dann hat er sich halt ein Video von Ballroom Bliss von The Suite angeguckt und hat sich dann halt drüber beömmelt, was die irgendwie für Frisuren haben und dass die irgendwie für komische Typen sind und fand es dann irgendwie ganz, ganz merkwürdig so. Wo ich mir dachte, hä? Verstehe ich jetzt irgendwie hier die Leistung nicht oder den Gag nicht? Der hatte irgendwie 900.000 Follower auf YouTube. Also irgendwie muss es ja Leute geben, die sowas konsumieren. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Und das ist aber so ein, an der Stelle stand ich schon öfter in den letzten 10 Jahren. Aber andersrum, ist es nicht eigentlich bloß eine logische Weiterentwicklung plus Individualisierung, weil ähnliche Formate gab es ja schon bei, also selbst bei MTV gab es ja hier Beavis and Butthead, die auch einfach als, also es war so ein Cartoon, und ein Teil dieser Cartoon war, dass einfach, naja, beim titelgebenden M in MTV stand ja mal für Musik, liefen ja Musikvideos, und da gab es auch einfach Segmente, wo sie einfach Musikvideos geguckt haben. Das heißt, ab und zu wird einfach auf die zwei auf dem Sofa geschnitten, die dann irgendwas kommentiert haben. Und beim Rest sah man einfach nur das Musikvideo und die haben es halt kommentiert. Und klar war das geskriptet und das sind ja Cartoonfiguren, aber ist das nicht eigentlich genau das Gleiche? Ja, das ist ja ein bisschen das, was der Jürgen gesagt hat, dass halt viele Faktoren jetzt in der letzten Zeit letztendlich auf diesen einen Punkt hin deuten. So. Aber wird es nicht einfach nur mehr? Ja, es wird halt deutlich präsenter. So, ja. Ne? Wahrscheinlich gab es das schon immer und jetzt ist es halt durch die Technik noch omnipräsenter. Ob ich jetzt Beavis und Butthead dazu zählen würde, weiß ich nicht. Ob das ja, also ich habe nie eine ganze Folge Beavis und Butthead gesehen, deswegen kann ich dir das nicht sagen. Ja. So. Aber letztendlich, das ist ja auch das, was wir mit diesem neuen Format wollen. Wir wollen die öffentliche Diskussion anstoßen. Ja. Wir wollen, dass das in den Tagesthemen diskutiert wird. So. Und ich glaube, Wir wollen die Welt verbessern. Aber auch hier, lasst uns hören, ob euch das interessiert, ob ihr da eine Meinung dazu habt und vor allen Dingen, ob wir derlei Schwachsinn weitermachen sollen. Oder deine denn Frage jetzt Mystery Science Theater 3000, also diese Fernsehserie, wo einfach, also die lief ja ab 88 schon und die bestand ja nur drauf, dass ein Typ mit zwei Robotern, also halt natürlich irgendwie gespielt von irgendwelchen Puppenspielern, alte Filme, die halt kein Copyright mehr drauf waren oder irgendwie sehr billig zu zeigen waren, gucken die an, du siehst die ganze Zeit währenddessen die Umrisse von denen, also als würden die vor dir im Kino sitzen und du kommentierst den Film blöd. Das ist ja auch nichts anderes, also so Riffing, ist ja auch nichts anderes als, ja, so, als solche Formate auf YouTube zu gucken. Wobei ich echt schon überlegt habe, ne, ob wir mal auch alternative Tonspuren für so ein paar von den Filmen, die wir als Quellen, als Quellen immer mal dabei haben, ne, ob wir das mal machen sollen. Einfach so einen Film irgendwie mit angucken und eine Tonspur dazu zu liefern, die man dann zum Film dazu oder anstatt der Originaltonspur sich einfach anhören kann. Mhm. Ich muss jetzt auch, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, sagen, es gibt ja da schon auch Punkte, wo ich sage, ah ja, das fügt ja dem eigentlichen Medium noch was hinzu, ne? Dem kann ich dann was abgewinnen. Wenn jetzt ein Alex No Big Deal Honnold, ihr wisst, der wagemutige Free Climber, der ohne Seil in Kalifornien hier The Wall hoch ist, wenn der sich Actionfilme aus den 80ern anguckt und dann erklärt, warum das absolut Hanebüchen ist, wie die da klettern, dann bringt der Fachwissen mit ein. Und ich habe ein Unterhaltungsmedium und das ist irgendwie, weißt, da entsteht ein Mehrwert. Das bringt eine neue Dimension, ja, mit rein. So, das ist okay. Da bin ich sogar tatsächlich, das schaue ich mir wahnsinnig gerne an, solche Dinge. Oder wenn ein Navy SEAL irgendwelche Actionfilme dann zerlegt und sagt, ah ja, nee, hier, das würden wir jetzt so machen und oh, das ist erstaunlich nahe an der Wahrheit und so, ja. Ja. Okay. Das ist dann schon, da ist aber was dabei. Aber wo ich halt aussteige, sind die Leute, die halt wirklich, weil sie denken, dass sie irgendwie Internet-Fame haben und wahrscheinlich tatsächlich auch haben, dann irgendwie sich zu allem einen Kommentar erlauben können und das dann Unterhaltung ist. Also du meinst wie wir? Ja. Boah, das wäre echt, bitte, ich flehe dich an, brech die Aufnahme an der Stelle ab, wirklich, ohne irgendeine Abmoderation. Ich bitte wirklich inständig darum. Das ist eigentlich die logische Konsequenz. Oder einfach so was ich auch schön fände, wäre einfach so eine unangenehm lange Pause noch reinschneiden. Künstliche Pausen einsetzen. Das ist auch ein völlig unterschätztes Kunsthandgriff. Ja, gab doch auch war das Jay Leno? Nee, bei wem war denn dieses unnecessary, also diese unnötige Zensur, wo dann immer irgendwelche harmlosen Filmausschnitte oder ähnliches irgendwie ins Pseudo-Absurde geführt worden sind, indem er Teile verpixelt. Da gab es doch mal auch einen fantastischen Zusammenschnitt von Beachhandballspielen, wo sie quasi noch so schwarze Balken drüber gelegt haben. Und damit sah es wahnsinnig, ich meine, gut, es ist auch immer ein bisschen pornös, aber damit sah es wahnsinnig pornös aus. Mhm. Ja, jetzt hat er wirklich die Diskussion abgegeben. Ich mag jetzt auch mich gar nicht mehr dazu weiter. danke und gute Nacht. Schalten Sie wieder ein. Gute Nacht.